Bitteschön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstarbeiter tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas Gerne. interessieren oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Können Sie etwas langsamer sprechen? Sie reden zu schnell. Okay, ja, alles klar. Und bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Angelika Schmidt. Angelika Schmidt, können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? SCH Ja. MIDT. Okay, DT. Frau Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. 54 Jahre alt. Okay. Wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 8.7.1968. Okay, 68, ja. Und wie schwer sind Sie, Frau Schmidt? Ich bin 72 Kilogramm schwer. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,74 groß. Okay, 74. Okay, schön. Frau Schmidt, was für Beschwerden haben Sie momentan? Was führt Sie zu uns? Also ich habe jetzt schon beobachtet, dass ich habe früher viel mehr gewogen. Mein Körpergewicht war vorher ungefähr bei knapp 85 Kilogramm. Und ich bin jetzt seit der letzten Zeit immer kontinuierlich, habe ich an Gewicht verloren. Also ich wiege jetzt, wie ich schon gesagt habe, 72 Kilogramm. Und in den letzten 3 Monaten habe ich ja ungefähr, weiß ich nicht, über 15 Kilogramm abgenommen tatsächlich, ja. Und ich kann mir das nicht erklären, woran das liegt. Was ich aber auch bemerkt habe, ist, dass ich ziemlich müde geworden bin tatsächlich. Ja, und ich kann meinen Alltag nicht mehr so bewältigen, wie ich vorher das gemacht habe. Und das macht mir sehr starke Sorgen, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Und hatten Sie früher oder seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, also ich habe eigentlich gar keine richtigen Beschwerden. Ich habe nur, dass ich habe Gewichtsabnahme. bemerkt, dass ich Gewicht verloren habe. Und Genau. dass meine Hosen mir nicht mehr passen, das habe ich jetzt vor kurzem, vor 1, 2 Wochen bemerkt, ja. Und Okay. dann habe ich mich auf die Waage gestellt und bemerkt, dass es tatsächlich schon 72 Kilogramm geworden sind. Und ich habe noch nie so gewogen, ja. Meine Freundin Ja. sagt mir, das ist Idealgewicht. Ich soll mir keine Gedanken machen. Ich bin ja auch nur 1,70 groß. Und warum ich mir Gedanken mache, aber es macht mir schon Sorgen, weil ich noch nie so stark an Gewicht verloren habe. Genau, ja. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Ich habe gar keine Schmerzen, eigentlich gesagt. Keine Schmerzen, okay. Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost oder Nassschweiß? Also Fieber habe ich nicht wirklich. Nachtschweiß habe ich jetzt zunehmend bemerkt. Also in den letzten 2 Wochen, also obwohl ich habe zuerst gedacht, es war wegen der Wärme, dass es so heiß war draußen, aber jetzt, wo es kühler geworden ist, also ich muss jeden Tag fast ein Nachthemd wechseln, tatsächlich, ja. Das ist Ja, schon. genau. Müssen Sie die Kleidung wechseln in der Nacht? Ja, ich habe ja, genau, habe ich ja gerade gesagt, ich muss das Nachthemd wechseln. Okay, ja, okay. Seit 2 Wochen leiden Sie unter Habe ich das so Schmerzen. bemerkt, ja? Also ich habe Ja. vorher gedacht, das war wegen der Hitze gewesen, weil es so warm war draußen. Aber anscheinend war es nicht deswegen und ich mache mir jetzt groß Sorgen. Also ich glaube, ich habe Krebs. Was glauben Sie denn? Ja, natürlich muss man diese Krebs auch ausschließen. Aber man muss nicht an die schlimmste Ursache denken. Deshalb braucht diese auch weitere Untersuchungen zur Bestätigung. Deshalb brauchen wir jetzt weitere Aber was kann Untersuchungen es denn machen. sonst sein, außer dass es, ich meine, das passt ja völlig, ja. Ja, diese Beschwerden. Das war bei meinem Vater genauso gewesen, ja. Und wahrscheinlich ist es bei mir auch so, oder? Ihr Vater ist gestorben, oder? Ja, der ist gestorben. Okay, woran ist er gestorben? Der hat auch Krebs gehabt. Man wusste nicht, Okay. woran es lag. Okay, natürlich müssen wir diese Krebs auch ausschließen, aber jetzt brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich habe schon Angst, deswegen bin ich ja da. Ich habe Okay, schon Angst, okay. ehrlich gesagt. Genau, ja. Jetzt verstehe ich Sie ganz gut. Und haben Sie keine Schmerzen? Leiden Sie Nee, unter. ich habe keine Schmerzen. Ich mache Genau. mir nur große Sorgen, mache ich mir. Genau. Leiden Sie unter Bauchschmerzen oder Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang? Nein, ich habe keine Schmerzen beim Wasserlassen. Ich habe auch keine Schmerzen beim Stuhlgang. Okay. Leiden Sie unter Herzstolpern oder Herzrasen? Habe ich nicht bemerkt. Ich merke das nicht. Okay. Ist Ich Ihnen habe noch nie übel? was Ernsthaftes gehabt. Also, ich bin auch nicht so oft beim Arzt, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich nicht mehr konnte. Ich musste vorbeischauen. Genau, das ist schön, dass Sie hierher gekommen sind. Genau, okay. Haben Sie Haben denn Sie. alle Geräte, die Sie, damit Sie mich genau durchchecken können, haben Sie alles in Ihrem Krankenhaus, was Sie brauchen? Oder soll ich mich doch woanders vorstellen lieber? Ja, natürlich, wir arbeiten hier als Team. Gibt es hier viele Abteilungen, viele Fachleute, das mit ihren Okay. Beschwerden auch beschäftigen können. Und nach diesem Gespräch werde ich auch mit dem Oberarzt oder mit dem anderen Kollegen auch werde ich sprechen. Dann werden wir darüber diskutieren, über Ihre Beschwerden. Müssen wir und abschließend werden Sie bestmögliche Behandlung von uns bekommen. Deshalb Also jetzt. ich muss mir keine Sorgen machen, ja? Genau, ja, verstehe. Okay. Ja. Und okay, keine Ahnung. 2 Wochen haben Sie Nachschweiß. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie auch Abgeschlagenheit und müde sein in den letzten 3 Monaten oder seit wann haben Sie diese Ja, also die Müdigkeit oder Müdigkeit habe ich Abgeschlagenheit? gerade gesagt, ich bin seit 2 Wochen ungefähr, die Müdigkeit. Also dass ich immer zunehmend merke, dass wenn ich Treppen laufe zum Beispiel, dass ich da nicht mehr so viel Kraft habe wie vorher oder wenn ich meinen Haushalt mache, dass ich mich öfters hinlegen muss oder jemand anderes die Arbeit machen lassen muss. Das habe ich vorher nicht gehabt. Entschuldigung, habe ich Sie nicht gut gehört, weil Internet ist. Ja, ich habe verstanden. Also Okay. ich habe in den letzten 2 Wochen bemerkt, dass ich nicht mehr so die Kraft habe wie vorher. Also ich muss beim Haushalt, wenn ich den Haushalt mache, mich öfters hinlegen oder eine Pause machen oder jemand anderen die Arbeit machen lassen. Ich bin, als wenn ich Sport gemacht hätte. Ich war immer sportlich. Ja, bin immer viel gegangen und immer viele Schritte gemacht, aber momentan schaffe ich das nicht mehr. Okay, habe ich Sie gut, richtig verstanden? Sie waren auch beim Hausarzt, ja? Wegen dieser Beschwerden. Beim Hausarzt war ich auch, ja, genau. Okay, Der hat aber, Hausarzt. ich war schon vor 2 Wochen bei dem gewesen, habe dem die Situation erklärt und der hat gesagt, wir abwarten erstmal, das wird schon, ich soll nicht, mich mir nicht so viel Gedanken machen und Aber Blutabnahme oder so, bei Ihnen wurde nein, nicht das erwartet. wollte er jetzt diese Woche machen. Ich sollte diese Woche nochmal vorbeikommen, aber ich wollte jetzt ins Krankenhaus kommen. Ich brauche einen kompletten Check-up, dass sie mich einmal durchchecken, weil ich mache mir große Sorgen und ich weiß nicht, was werden soll, wenn ich sterben sollte oder so. Ich muss das alles organisieren. Okay. Und haben Sie Lymphknotenvergrößerung bemerkt? In Nein, Achselhöhle ich oder habe im Halsbereich. keine selber bemerkt, nein. Okay, ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Augen oder Ihre Haut gelb geworden sind? Nein, nein. Okay. Mhm. Mein Hausarzt hatte mich auch untersucht vor 2 Wochen. Er hat auch geguckt, ob irgendwas ist. Aber der sagt auch, er hat momentan nichts gefunden. Er hat mich aber nur körperlich untersucht, mich abgehört, mich abgetastet. Aber er sagte, momentan ist alles okay. Wir sollen erst mal warten. Und das wäre, Okay. weil das Wetter so warm ist. Deswegen wäre das. Genau, okay. Ich werde Sie auch komplett körperlich untersuchen. Blut abnehmen werden wir auch. Okay. Ist Ihnen übel, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Haben Sie nicht erbrochen auch? Nee. Okay, ja. Also ich esse hier nicht mehr so viel, ne? Deswegen Genau. vielleicht, weiß ich nicht. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergie? Nicht bekannt, nein. Sind bei Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Nee, nicht bekannt. Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen über Ihre aktuelle Vorgeschichte, über Ihre Vorgeschichte an Sie stellen. Leiden Sie unter einer der wichtigen Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nein, ich nehme keine Medikamente ein. Ich habe keine Vorerkrankungen. Ich bin sehr selten beim Arzt. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Sie haben Nee, gesagt, dass Sie, ja. manchmal Kopfschmerztabletten, wenn ich Stress habe oder so, ansonsten eigentlich nichts. Welche Tabletten wissen Sie das? Also kommt drauf an, ich habe zu Hause Paracetamol, manchmal auch Ibuprofen, das, was ich in der Apotheke kaufen kann. Ah, ja, okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Also mein Blinddarm ist raus. Vor Okay. Jahren schon, vor Jahren schon. Als Sie Kind waren, oder? Ja, da war ich irgendwie 25 oder sowas. Genau, ja. Und ansonsten keine weitere Operation weil, ja? Nein, nicht Okay. bekannt. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Was meinen Sie vollständig? Gegen Corona, Covid-19? Ja, ich habe drei Impfungen. Drei Impfungen, okay. Sie haben gesagt, dass Sie früher gut Sport treiben können und Sport treiben. Aber momentan wegen dieser Müdigkeit und Abgeschlagenheit können Sie nicht gut Sport treiben, können Sie nicht gut bewegen. Genau, genau so ist Ja, es. früher haben Sie, was haben Sie oder welche Ja, also Sportart? ich war oft schwimmen. Wir haben Walking gemacht. Das heißt, wir sind mit meinen Freundinnen sind wir immer raus und haben unsere Schritte gemacht. Und ich habe ja ein bisschen mehr gewogen. Ja, also ich war ja schon ein Okay. bisschen körperlich füllig gewesen und ich wollte halt fit bleiben. Deswegen haben wir das gemacht. Aber so richtig abnehmen konnte ich nicht. Aber es hat mir gut getan und Okay, das geht jetzt nicht mehr. ja, verstehe ich. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nee, in der letzten Zeit in Holland war ich, aber das ist ja nicht Ausland, Holland. Genau, ja, ist normale Umgebung. Das meine Genau. ich in Afrika-Region oder andere. Nein, nein, nein, nein, da Okay. war ich nicht. Nein. Rauchen Sie? Gelegentlich. Ich bin keine feste Raucherin. Gelegentlich. Ungefähr wie viele Zigaretten pro Tag oder? Weiß ich nicht. Ja, Selten. Vielleicht sehr 10 selten. im Jahr. 10 im Jahr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Seit 10 Jahren, sehr, sehr Nein, gelegentlich. nein, nein, nein. Ich habe gesagt, ich rauche vielleicht 10 Zigaretten im Jahr. Hans, oh, Also okay, sehr alles. selten. Ja, Sehr sehr gut. selten. Genau, ja. Trinken Sie Alkohol? Selten. Selten, okay. Ab und zu weinen, aber nicht so oft. Genau, ja. Nehmen Sie Drogen? Bitte nehmen Sie Wie diese. bitte? Bitte meine diese Frage nehmen Sie nicht persönlich, das ist eine Sehe ich aus, wichtige als wenn Frage. ich Drogen einnehmen würde? Ja, genau. Ich sehe Ich aus, muss. als wenn ich Drogen einnehmen würde? Nein, nein, Entschuldigung, ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen, wegen dieser medizinischen Erkrankungen. Das ist normale Routinefrage für die Was sind medizinische denn für Sie Untersuchung. Drogen? Also ich nehme keine Drogen ein. Was sind denn Ja, das ist Drogen? okay, das ist schön, aber ich muss routinemäßig fragen. Deshalb habe ich gefragt. So, okay. Das ist gut, dass Sie nichts eingenommen haben und das ist nicht, Ja, ja. natürlich, ich nehme keine Drogen ein. Ja. Ich sehe doch nicht aus wie ein Junkie. Ja. Okay, ich möchte jetzt ein paar Fragen über Ihre Frauenanamnese fragen, an Sie stellen. Wie könnte es sein, dass Sie jetzt schwanger sind oder wann war Ihre Also ich letzte bin, Periode? haben Sie mal geguckt, wie alt ich bin? Ja, 54 Jahre alt, sind Sie Haben jetzt Sie im schon mal, Wechseljahr? wie viele Frauen gebären dann mit 54? Ja, das ist klar, natürlich. Und sind Sie jetzt Also ich in habe der schon Wechsel? meine Wechseljahre schon längst durch, ehrlich gesagt, ja. Genau, Und ich okay. glaube nicht mehr, dass meine Gebärmutter so funktioniert wie vorher tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich schwanger bin. Natürlich, okay. Und besuchen Sie, Ich glaube, das wissen Sie auch. ja, besuchen Sie regelmäßig Frauenarzt zur Kontrolle? Ja, also ich war vor 2 Jahren zuletzt. Okay, das ist gut, ja. Ich möchte jetzt ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte, Familienanamnese an Sie stellen. Wie ist Ihr Familienstatus? Ich bin alleinerziehend. Mhm. Mein Mann hat sich getrennt von mir. Ja. Okay, haben Sie Kinder? Zwei Stück. Zwei Söhne oder Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Sind die beide gesund? Die sind gesund, die sind auch berufstätig, die sind selbstständig. Die wohnen auch nicht mehr. Also die wohnen schon noch mit mir, aber die können noch alles selber machen eigentlich. Ja. Der eine Okay. ist jetzt volljährig und der andere wird volljährig. Das ist schon, ja. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja, aber ich habe keinen Kontakt zu ihr. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Ihr Vater gestorben sei. Wann ist er gestorben? Also, da muss ich kurz rechnen. Mein Vater war, der ist vor 10 Jahren, nee, vor 15 Jahren ist er gestorben. An Das heißt, welcher das war, Krebserkrankung? das wissen wir nicht. Der hat überall gestreuten Krebs gehabt. Okay, ja. Der war überall gestreut und die Ärzte konnten nichts machen. Und der ist dann innerhalb von 6 Monaten verstorben. Okay. Ja, das tut mir leid. Das ist natürlich schwierig für Und wenn ich die. auch sterben sollte, muss ich vieles klären. Deswegen muss ich das mit Ihnen besprechen oder mit Ihrem Team besprechen. Ich brauche Ja. zügige Antworten, ja. Genau, ja, wir werden hier alles tun, um Ihnen zu helfen. Deshalb und auch abschließend werden Sie hier besser geworden, ja. Was sagen Besser Sie, dass es mir werden. besser geht? Ja, genau, wir bei uns. Und unser Team haben große Erfahrung über alle Krankheiten, über alle Krankgeschichten. Und Kann in das ja noch Ihrem was anderes sein außer Krebs? Außer Krebs kann auch andere viele, viele Gründe haben, diese Beschwerden. Zum Beispiel Blutarmut oder andere Erkrankungen auch oder andere Ursachen auch können diese Beschwerden verursachen. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen machen. Aber Sie glauben auch, dass ich Krebs habe, oder? Krebs? Sie glauben auch, dass ich Krebs habe, oder? Müssen wir Krebs ausschließen? Immer müssen das im Kopf haben. Aber man muss nicht diese Krebs immer denken. An diesen Ja, Krebs woran denken. soll ich denn sonst denken? Was soll das denn sonst sein? Blutarmut oder andere, zum Beispiel andere Erkrankungen auch können haben. Hepatitis oder so. Viele Erkrankungen, viele Ursachen haben diese haben für diese Beschwerden. Ist Ihre Mutter oder lebt Ihre no Mutter noch? Meine Ihre Mutter Mutter? lebt noch, ja, und die lebt noch. Und hat sie irgendwelche Erkrankung Also sie momentan? hat, soweit ich weiß, hat sie Bluthochdruck und Cholesterin erhöht und eine Schilddrüsenunterfunktion oder überhaupt Funktion, das weiß ich nicht ganz genau. Eine Schilddrüsenerkrankung hat sie das. Sie nimmt auf jeden Fall Mhm. Medikamente dafür ein. Okay, ja. Okay. Was machen Sie als beruflich? Ich bin Sekretärin. Sekretärin, okay. Sind Sie bei der Arbeit zufrieden mit der Arbeit? Ja, ich mache den Job jetzt seit 30 Jahren, also ich bin zufrieden eigentlich. Es hat immer viel zu tun, aber Ja. Okay, und können Sie gut schlafen? ja, also wie gesagt, ich muss halt in den letzten 2 Wochen muss ich immer mein Nachthemd wechseln und deswegen wache ich auf. Aber ansonsten eigentlich doch, doch, ich kann gut schlafen eigentlich. Ich habe keine Probleme mit dem Schlafen. Genau. Nur manchmal Durchschlafstörungen haben Sie wegen dieser Nachtschweiß, aber ansonsten Genau. keine. Genau, ja. Ja. Frau Schmidt, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Ich möchte kurz die Zusammenfassung für Sie machen. Dann, wenn Sie etwas hinzufügen möchten, können Sie gerne hinzufügen. Können Sie gerne Bescheid sagen. Sie haben gesagt, dass Sie seit 3 Monaten 15 Kilogramm an Gewicht abgenommen. Und in den letzten 2 Wochen haben Sie Nachtschweiß auch und Abgeschlagenheit, Müdigkeit haben Sie bemerkt. Deswegen haben Sie vor 2 Wochen beim Hausarzt gewesen, sind Sie gewesen und Hausarzt hat auch ein paar Untersuchungen bei Ihnen gemacht. Und damals war alles unauffällig, aber trotzdem sind Sie hierher bei uns gekommen. Zu uns gekommen. Und das ist gut, dass Sie gut diese Entscheidung getroffen haben. Und Nachtschweiß haben Sie, Gewichtsabnahme haben Sie, ein bisschen Fieber haben Sie auch bemerkt. Aber Sie haben nicht gemessen, das glaube ich. Ja? Ja, Fieber habe Ja. ich nicht gemessen, nein, habe Okay, ich nicht gemessen. Leberbröselung oder so haben Sie nicht bemerkt. Haben Sie Beinödeme oder geschwollene Beine bemerkt? Nein, ist mir nicht Okay. aufgefallen. Hautverfärbung oder so, irgendwelche Hautverfärbung auch haben Sie nicht bemerkt, Ist mir auch nicht ganz. aufgefallen, nein. Ich habe auch keine Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen. Genau, ja. Okay, möchten Sie etwas hinzufügen oder fällt Ihnen noch etwas ein, was wichtig sein könnte? Was passiert denn jetzt? Was machen Sie denn für Untersuchungen mit mir? Können Sie mir das einmal sagen? Ja, zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und von Ihnen werde ich Blut abnehmen. Verschiedene Blutwerte werde ich beurteilen und anschauen und beurteilen. Und auch werde ich mit diesen Ergebnissen mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, was zu tun ist. Und ein paar diagnostische Maßnahmen auch würde ich durchführen, zum Beispiel ein Bauchultraschall würde ich durchführen, ein Röntgenthorax würde ich durchführen und ein EKG würde ich fern lassen. Ja, bei Ihnen, um ein umfassendes Bild zu haben, Um damit eine wir was? umfassendes Bild Ihrer Ah, Beschwerde okay. zu Ja, haben, okay. damit wir richtige Diagnose stellen können. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, okay. Genau, das ist schon, ja. Ich verstehe Sie ganz gut, natürlich. Und ja, haben unsere Kollegen ein paar Fragen, oder? Wenn Kollegen nicht, ja. Haben Sie Hormonersatztherapie bei der Wechseljahr, bei dem Wechseljahr angenommen? Ja. Also meine Frauenärztin hat mir so eine Salbe aufgeschrieben, die ich drauf tun musste. Ansonsten nichts. Salbe wurde Ja, geschrieben. das, ja, das, die nehme ich nicht mehr ein. Das war in den Wechseljahren gewesen. Okay. Ich habe das genommen, aber ich muss das nicht mehr nehmen. Okay. Warum müssen Sie das nicht mehr nehmen? Weil ich die Beschwerden dann nicht mehr hatte. Ha, Und das war okay. in den Wechseljahren gewesen. Und meine Frauenärztin hat gesagt, weil ich diese Hitzewallungen bekommen habe, immer so Hitzewallungen, die hat mir so eine Salbe aufgeschrieben, die ich hier drauf tun musste. Und das hat ein bisschen geholfen und dann irgendwann braucht es jetzt nicht mehr zu nehmen. Okay, das ist schon, ja. Wie ist Ihr Appetit? Wie bitte? Wie ist Ihr Appetit? Ich habe Sie nicht verstanden, das tut mir leid. Appetit, wie ist Ihr Appetit? Ach so, ja, ich esse nicht mehr so viel, habe ich bemerkt. Also ich habe nicht mehr so viel Appetit wie vorher. Ich habe früher mehr gegessen, tatsächlich. Lassen Sie Mammographie aufnehmen, oder? Also vor 2 Jahren war ich beim Gynäkologen gewesen, der hat alles kontrolliert, da war alles okay gewesen. Haben Sie Schmierblutung bemerkt? Nein. Sind Sie in der letzten Zeit aufgeregt oder was? Ja, ich bin schon aufgeregt, weil ich wissen will, was ich habe. Also ich habe Angst und ich denke, dass ich Krebs habe. Und ich muss wissen, wie man das, ob man das behandeln kann und was ich mit meinen Kindern dann mache. Ja, ich muss mich vorbereiten. Genau, ja. Und ich weiß nicht, ich muss das schnell wissen, damit ich arbeiten kann, damit ich planen kann, weil ich gesehen habe, wie das bei meinem Vater war. Da waren Sie in der letzten Zeit nervös, aggressiv oder? Nein, nicht wirklich, nein. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Können wir anfangen? Ja, wir können anfangen. Okay. Herr Oberarzt, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Gerne, bitteschön, Ah, schießen Sie los. okay. Ja, Frau Angelika Schmidt ist 54 Jahre alt und 72 Kilogramm schwer und 1,74 Meter groß. Okay. Frau Angelika Schmidt hat sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten Bestehender oder wegen einer Gewichtsabnahme, 5 Kilogramm Gewichtsabnahme in den letzten 3 Monaten 15 Kilogramm, 15, 15. genau, 15 Kilogramm Ja, okay. Gewichtsabnahme in den letzten 3 Monaten vorgestellt. Dabei und außerdem klagte die Patientin über einen Nassschweiß seit 2 Wochen. Müsse die Patientin wegen dieser Nassschweiß aufwachen und Kleidung wechseln. Wegen dieser Nassschweiß habe die Patientin eine Insomnia in Form Durchschlafstörungen. Außerdem habe die Patientin eine Fatigue oder leide unter Fatigue seit 2 Wochen. Fatigue und Inappetenz. Früher habe die Patientin gut Sport getrieben. Heutzutage könne er nicht gut Sport treiben wegen dieser Fatigue. Vor 2 Wochen sei die Patientin beim Hausarzt gewesen. Hausarzt habe eine allgemeine internistische und allgemeine körperliche Untersuchung gemacht. Die Ergebnisse seien unauffällig gewesen. Was hat Die der Frage Hausarzt nach gemacht? Welche Untersuchung? körperliche Untersuchung und hat auch Lungenauskultation und Herzauskultation und Also Perkussion körperliche Untersuchung Palpation, heißt. genau, ja, wurden durchgeführt. Die Frage nach Scleral Icterus und Nach was? Scleral Okay. Genau, und Vergrößerung der Lymphknoten wurden verneint. Die Hautverfärbung auch wurde verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf oben genannten Symptomen. Die Patientin habe auch Fieber bemerkt, sie habe gedacht, dass Fieber wegen Hitze vorgekommen sein. Sie dachte, Und dass sie das Fieber wegen der Hitze gehabt hätte. genau gehabt hätte. Und Allergie und Unverträglichkeiten wurden verneint. Die Frage nach es gäbe keine relevante Vorerkrankungen bei dieser Patientin. Die Patientin nehme keine Medikamente regelmäßig ein, nur bei Bedarf Ibuprofen oder andere Schmerztablette wegen Kopfschmerzen nehme die Patienten ein. Die Patientin, Frau Schmidt, sei im Alter von 25 Jahren appendektomiert worden. Mhm. Ansonsten keine weiteren Operationen bei dieser Patientin. Mhm. Und sie sei in Wechseljahren und Frauenanamnese sei unauffällig. Und sie sei vollständig geimpft und die Reise nach Ausland, die Frage nach Auslandreise wurde verneint. Die Patientin rauche sehr selten, Alkohol auch trinke sie sehr selten und Drogenkonsum wurde verneint. Die Patientin sei alleinerziehend und sei geschieden, habe zwei Kinder, die beide gesund sind. Habe eine Schwester, mit der habe die Patientin keinen Kontakt mehr. Mhm. Und der Vater der Patientin sei vor 15 Jahren an einer Krebs gestorben. Aber welcher Krebs sei nicht bekannt. Kannte die Patientin das nicht oder wurde das nicht festgestellt? Kannte die Patientin nicht, selbst nicht. Genau. Okay, sie wusste nicht, welcher Krebs es ist. Oder ja, wusste der Vater das nicht? Oder die Ärzte nicht? Wusste sie selbst nicht. Wusste die Patientin? Die Frau Schmidt wusste das nicht. Oder wusste man das generell nicht, was es war? Ja, das habe ich so verstanden. Die Patientin wusste sie selbst nicht und sie weiß nur die Krebserkrankung von einer viel gesteuerten Krebs, viele Metastasen. Okay, also man wusste. Okay, verstanden, aber okay. Hm? Da richtig, okay. Die Mutter der Patientin sei lebe noch und leide an einer arterielle Hypertonie, einer Hypercholesterämie und einer Schilddrüsenfunktionsstörung. Und die Patientin sei Sekretärin und sei zufrieden bei der Arbeit. Mhm. Und so. Die anamnestischen Angaben deuten am ersten auf eine Krebserkrankung hin und eine Malignite hin. Wie kommen Sie darauf? Eine Nachtschweiß und fiebrige Fieber, oder? Und Gewichtsabnahme in den letzten 3 Monaten, 15 Kilogramm Gewichtsabnahme, ja. Diese Beta-Symptome. Genau. Und die Differentialdiagnosen kommen, eine Anämie und eine Autoimmunerkrankung und eine Lebererkrankung in Betracht. An welche Autoimmunerkrankungen kann das sein? Autoimmunhepatitis zum Beispiel. Autoimmunhepatitis auch. Eine Anämie auch. Multiple Myeloma zum Beispiel auch könnte es sein, in Betracht. Zur weiteren Abklärung würde ich diese Patienten zuerst körperlich untersuchen. Dann von der Patientin Blut abnehmen und einen Bauchultraschall durchführen, Abdomensonographie und EKG würde ich veranlassen, ein Röntgen-Thorax würde ich veranlassen, 2 Ebenen. Sollte sich meine Verlaufdiagnose bestätigen, würde ich diese Patienten aufnehmen, stationär aufnehmen und Zugang legen und eine Infusiongabe würde ich auch verabreichen. Infusion, was für eine Infusion? Infusiongabe, eine normale. Kann sie nicht trinken? Kann sie trinken, natürlich. Ja, kann sie trinken. Infusiongabe muss man hat nicht. Hat sie Schmerzen? Natürlich. Braucht sie für irgendwas Infusion? Wenn sie Schmerzen hat, natürlich würde ich. Hat sie Schmerzen? Keine Schmerzen. Deshalb brauche ich keine Schmerzmittel zu geben. Sie kann trinken. Sie kann müssen trinken, ihr keine Infusion geben, es sei denn, sie wollen etwas verändern. Ja, genau. Ist sie karektisch oder ist sie exsikiert? Hat sie eine Exsikose? Keine Exsikose. Dann kann sie trinken. Genau, ja. Aber oder? Das Vitalparameter kann sie essen? kann sie essen, keine Appetit, aber kann sie essen, ja. Sie kann essen, also formell müssten sie ja keine Infusion geben, aber sie können eine Infusion geben, nicht. Einfach, genau. Einfach vielleicht psychologisch können sie eine geben, um den Venenzugang aufzulassen, aber formell genau. Braucht sie keine Infusion eigentlich aktuell. Genau, sie braucht aktuell keine Medikation, so wie ich es verstanden habe. Sie hat keine Beschwerden. Ja, genau, keine Medikation, keine Infusion, aber müsste ich eine Blutentnahme durchführen, Blut abnehmen. Was kontrollieren Sie da im Blut? Was kontrollieren Sie? Zuerst Entzündungswerte würde ich kontrollieren und Blutbild würde ich kontrollieren. Blutsenkungsgeschwindigkeit und CRP, das habe ich gesagt. Leberwerte, Nierenwerte und Cholesterinwerte würde ich kontrollieren. Ja. Die Schilddrüsenwerte? Wie bitte? Schilddrüsenwerte, Schilddrüsen. Genau, ja, Schilddrüsenwerte bei der Mutter auch eine, ja, bekannt. Deshalb würde warum, ist die warum ist aber die Schilddrüse noch wichtig? Schilddrüsenwerte auch können Gewichtsabnahme auslösen. Warum sollten Sie die Schilddrüsenwerte, auch wenn sie keine Erkrankung hat, abnehmen? Auch ja, wenn sie keine Schilddrüsenerkrankung hat, warum sollten Sie die Schilddrüsenwerte mit abnehmen? Das TSH, wofür ist das wichtig? Genau, TSH kann Gewichtsabnahme auslösen. Nein, ich meine, okay, aber ich meine eher, Sie haben ja gesagt, Sie nehmen die Nierenwerte ab, Leberwerte ab, ne? Aber da die Schilddrüsenwerte, das TSH, sollten Sie unbedingt mit abnehmen. Warum? Kontrastmittelwechselwirkung, ja. Nein, wahrscheinlich wird man bei der Patientin auch genau ein CT machen, ne, mit Kontrastmittel. Und dann müssen Sie das nachbestimmen. Am besten machen Sie das direkt sofort mit. Dann haben Sie alle Werte da. Dann kann man vielleicht morgen, übermorgen das CT machen. Ne? Das ist immer schon mal da. Das müssen Sie die Patienten nochmal Blut abnehmen. Das ist nicht so. Man kann das nachmelden, aber direkt im einen durchmachen. Okay. Gut. Kann die Patientin auch eine Schilddrüsenüberfunktion haben? Kann das ja. Die Symptome auch erklären? Genau, ja, kann sie haben. Diese Symptome können auch Schilddrüsenüberfunktion auch oder Schilddrüsenüberfunktion auch können diese Symptome verursachen. Okay. Aber Sie haben recht, wahrscheinlich das klingt eher so nach einer malignen Erkrankung, ne, mit dem ausgesprochenen Gewichts, mit der ausgesprochenen Gewichtsabnahme und dem Nachtschweiß. Wie würden Sie das der Patientin dann erklären, dass sie wahrscheinlich eine schlimme Erkrankung hat, eine vielleicht auch tödliche Erkrankung hat? Wie würden Sie das ihr beibringen? Ja, ich würde zuerst ja, erklären, das ist eine Erkrankung und diese Erkrankung ist behandelbar, können wir auch sagen. Kann man eine Krebserkrankung immer behandeln? Nicht alle, aber muss man. Also man kann die behandeln, aber man kann die nicht heilen, ne? Ja, genau, man kann nicht heilen. Aber die Patientin weiß ja auch, dass ihr Vater an Krebs verstorben ist. Also sie weiß, was auf sie zukommt. Okay, machen Sie mal weiter. Ja, wie würden Sie das erklären? Genau, zum Beispiel Frau Schmidt hat diese große Sorge über diese Erkrankung. Und wenn wir diese Diagnose festgestellt haben, dann können wir natürlich, wie Sie gesagt haben, erklären. Zum Beispiel Frau Schmidt haben wir eine Krebserkrankung Diagnose festgestellt. Diese Erkrankung ist eine schlimme Erkrankung. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir werden hier in diesem Krankenhaus alles tun, um Ihnen zu helfen. Gibt es bestimmte Therapiemethoden für diese Krankheit und gibt es auch moderne Therapiemethoden und in diesem Krankenhaus, in dieser Abteilung. Wir informieren Sie rechtzeitig über weitere Schritte immer und hier müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Behandlung. Genau, ja, okay, gut. Alles klar. Ich fand das gut. Haben Sie gut gemacht. Danke. Sie haben nur vergessen, bei der Anamnese nach dem Stuhlgang zu fragen und nach dem Wasserlassen. Haben Sie, glaube ich, nicht gefragt. Oder haben Sie das gefragt? Ich Doch. weiß nicht ganz genau. Haben Sie gefragt? Doch, Okay, hat sie. dann habe ich das vergessen. Aber haben Sie gut gemacht, finde ich gut. Und Ihr Deutsch ist sehr gut, nicht schlecht. Danke Ihnen. Ja, am Anfang ein bisschen habe ich Pause gemacht. Welche Beschwerde muss ich nachfragen oder so? Sie reden etwas zu schnell. Sie müssen etwas langsamer sprechen, denke ich. Genau, ja. Sie sind etwas zu schnell unterwegs. Ein bisschen langsamer, aber sehr gut. Das genau, in meiner Muttersprache auch rede ich schnell. Deshalb, das ist spontan aufgetreten, ja. Ja, verstanden. Okay, ein bisschen ruhiger. Ich rede auch immer schnell. Aber man muss ein bisschen ruhiger sprechen, damit man auch besser verständlich ist für den Gegenüber. Ja, stimmt, ja. Ja, super. Hat jemand Fragen oder Anmerkungen? Also das Thema war heute eigentlich B-Symptomatik, um zu gucken, ne, man weiß nicht, was die Patientin hat. Sie hat B-Symptomatik und haben sie gut gemacht. Ja, danke Ihnen. Okay. Ja. Danke Ihnen. Jemand noch Fragen? Nein, ne? Ja, müssen wir diese Patientin stationär aufnehmen? Gute Frage. Man muss das nicht machen, weil sie hat keine Beschwerden. Man kann die Untersuchungen auch ambulant machen. Man sollte ihr aber einen zeitnahen Termin mitgeben. Also man kann ihr sagen, wir machen heute Ultraschall, wie der Herr Kollege das gesagt hat. Wir machen heute das Röntgen und wir machen heute die Blutabnahme. Und dann kann man sie nochmal separat ambulant für ein CT, Abdomen, CT, Thorax, Knochenmarkspunktion sollte man aber schon stationär eventuell machen, muss man aber auch nicht. Man kann sie ambulant belassen tatsächlich, ja, man muss sie nicht aufnehmen, weil sie hat keine Beschwerden, sie braucht keine Medikamente, sie braucht keine Infusion, sie braucht keine unterstützende Therapie, ne, das ist alles gut. Ihr Gewicht ist noch okay mit 72 Kilogramm und 1,74 ist ungefähr noch Idealgewicht, ne? Ich habe noch eine Frage. Führen wir alle CT gleichzeitig durch oder? In der Regel macht man ein CT-Thorax-Abdomen, ne? Und man würde vielleicht noch ein separates Schädel-CT machen. Also vom Schädel, ne? Insbesondere, wenn Sie zum Beispiel ein Multiples Myelom haben sollte, kann man das ja da sehen. Wenn Sie einen am Schädel kann man das ganz gut sehen. Ansonsten das MRT kann man nicht komplett durchnehmen, aber das CT kann man einmal durchschießen. Vielen Dank. Ja, insbesondere CT, Thorax, Abdomen kann man zusammen machen, sollte man bei dieser Patientin auch zusammen machen. Danke schön. Ja? Danke Ihnen. Okay, was man auch machen sollte, ist, man sollte die Patientin, müssen Sie daran denken, dass man sie im Prinzip auch ihr sagen kann, dass man sie bei den anderen Abteilungen vorstellen wird, ne? Insbesondere auch gynäkologische Abteilung, vielleicht urologische Abteilung, dass man, haben Sie aber auch gesagt, dass man mit denen in Kontakt ist und im Team arbeitet. Ne? Mhm. Wir fangen an mit dem, wie der Kollege gesagt hat, mit Röntgen-Thorax. Wir fangen an mit der Blutabnahme natürlich, EKG, und so ein Abdomen, das kann man alles in der Ambulanz machen, wenn man Zeit hat. Ansonsten kann man das Ultraschall auch stationär machen. Und dann macht man in der Regel, je nachdem, welche Richtung es geht, ein CT, Abdomen, Thorax. Und dann guckt man weiter. Ne? Und dann halt Punktion oder keine Punktion. Vielleicht hat sie eine Lymphadenopathie. Da muss man gucken, ob man einen Lymphknoten entnimmt. Wenn sie ein Kupf-Syndrom hat, ist das was anderes. Aber das ist dann die weiterführende Diagnostik, die Sie, glaube ich, jetzt aktuell nicht unbedingt bearbeiten müssen. Okay? Ja, im Chat gibt es eine Frage, welche Untersuchungen müssen wir beginnen? Erst gynäkologische Untersuchung oder? Nein, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also erstmal Röntgen, Thorax, Blutabnahme, EKG und dann Abdomen-Sono. Ne? Abdomen-Sono ist das Wichtigste. Dann können Sie die Leber sehen, die Milz sehen, die Nieren sehen, den Darm sehen, den Uterus sehen, das Pankreas sehen, wenn Sie gut sonografieren können, die Harnblase können Sie sehen. Und im Anschluss kann man dann, wenn man dort nichts finden sollte oder aber auch etwas finden sollte, gezielt dann auch mit Computertomographie arbeiten, gegebenenfalls sogar mit MRT. Je nachdem, in welche Richtung es geht. Wenn Sie jetzt was im Pankreas sehen, ja, dann können Sie natürlich auch mit einer endoskopischen Untersuchung, einer Endosonographie, eine Punktion machen zum Beispiel. Es kommt darauf an, welcher Tumor es ist oder ob es überhaupt ein Tumor ist, ob Sie eine Bronchoskopie machen müssen, um von dem Lymphknoten mediastinal etwas zu nehmen oder auch gezielt von dem Rundherd, den Sie sehen würden, oder ob Sie aufgrund von Blutveränderungen eine Knochenmarkspunktion machen müssen. Das ist dann immer spezifisch, ja, je nachdem, in welche Richtung es geht. Anti-HIV-Test auch. Können wir. Können Sie im Verlauf machen, müssen Sie nicht sofort machen. Wenn Sie nichts finden, das so, es ist keine Routine-Diagnostik. Ne? Wenn Sie vergrößerte Lymphknoten sehen oder sowas, das ist sinnvoll, definitiv. Ne? Oder wenn der Patient ein Risikopatient ist, wenn er wechselnde Geschlechtspartner hat, wenn er Drogen abnimmt oder dergleichen, Drogen nimmt oder dergleichen. Das ist immer so eine Sache, aber ist sicherlich eine gute Diagnostik. Okay. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und viel Erfolg bei den Prüfungen. Gleichfalls habe ich Ihnen auch. Danke.